Die von Frankreich ausgehenden Impulse brachten einen Bund der Gerechten auch nach Stockholm. Doch das Icarien des Cabé, das Reich des friedlichen Kommunismus, in dem alles allen gehörte, vollständige Gleichheit herrschte, das Volk selbst die Hoheit ausübte, alle zu allen Stellungen wählbar waren, in dem sich die Brüderlichkeit des wahren Christentums verwirklichte, war, wie Goetrek, der Buchdrucker, es propagiert hatte, allzu utopisch, um die vorgeschlagenen Grundlagen der Liberalen zu gefährden. Soweit es ihm in dem noch halb feudalen Agrarland möglich war, näherte Goetrek sich den Umwälzungen an, die Europa 1848 erschütterten. Er war es, der in diesem Jahr bereits das Kommunistische Manifest übersetzte und herausgab. Er regte die Typografen zum ersten fachlichen Zusammenschluss an und war der Erste auch, der Eintreten für die Rechte der Arbeiterklasse, den Schlägen der Polizei, der Gefängnishaft ausgesetzt wurde. Die Vorbereitungen zur Umbildung des alten Ständehauses zum Repräsentantenhaus mit zwei Kammern unterstanden dem Einfluss der Bürgerlichen, ehe die Arbeitenden noch ohne umfassende Organisationen fähig gewesen wären, ihre Initiativen zur Geltung zu bringen. Ökonomisch das Land steuernd, die industrielle Entwicklung einleitend, konnte die Bourgeoisie sich ablenken von den gärenden Gesellschaftskonflikten, die Verfassungsreform vorantreibend als progressive Kraft anbieten. Die letzte Phase der bürgerlichen Revolution hatte sich, verspätet, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts vollzogen. Der Übergang vom feudalistischen zum kapitalistischen Herrschaftssystem war begleitet gewesen von Kompromissen und erpresserischen Abmachungen innerhalb der oberen Klassen. Hinter der ökonomischen Revolution, der Verlagerung der Macht vom Patronat des Landadels auf die Positionen der Finanzwirtschaft, fand in Bewegung versetzt durch die Ansprüche der Arbeitenden die revolutionäre Veränderung des Bewusstseins statt. Das Bürgertum mit der Waffe des Gelds, den Sinn auf Profiterhöhung gerichtet, schwamm oben gesteigerten Möglichkeiten der Ausplünderung entgegen, darunter bewegten sich die Kräfte, die das neue Zeitalter in sich trugen. Die Produktionsweise revolutionierend, die Reichtümer zu effektiver Anwendung bringend, waren die Kapitalbesitzer gezwungen, den arbeitenden Massen aus Furcht vor ihrer Stärke ein gewisses Entgegenkommen und Wohlwollen zu zeigen, und ihre Leistung war das Täuschungsvermögen, mit dem sie immer wieder die Gewalt zum Einhalten brachten. Bis hinauf zum König, dem patriarchalischen Oskar, erstreckte sich das Doppelspiel der Freisinnigkeit. Genötigt durch die Unruhen in Frankreich und Deutschland, stiftete der Regent alljährlich 500 Reichstaler für den Ausbau der Arbeiterbildungsvereine, während er Höflinge und angesehene Bürger dafür sorgen ließ, dass dort nicht politische und soziale Probleme diskutiert, sondern nur Vorträge ethischer und moralischer Natur gehalten wurden. Vom Almquist und Blanche bis 50 Jahre später zu Strindberg standen aber die besten Geister zur Linken der demokratischen Bewegung, wie auch bei den sozialistisch-liberalistischen Verflechtungen die Arbeiterpartei von Anfang an ihren kritischen linken Flügel besaß. Im späteren Kampf der Rechten gegen die Rebellen, der zum Sieg des Konservatismus in der sozialdemokratischen Partei führte, spiegelte sich das frühe Überwiegen der auf Versöhnung zwischen den Klassen eingestellten Tendenzen. Als die Bürgerlichen 1866 den Reichstag reformierten, schien dies mit dem Blickpunkt auf den bisher geltenden Nepotismus ein entscheidender Schritt zu sein der Demokratie entgegen. Die Arbeitenden einer zentralen Führung ermangelnd, bei der gesteigerten Überwachung nach der Konstituierung der Ersten Internationale ihre politischen Versammlungen in Schützenvereinen tarnend, hatten sich dem Willen der Bourgeoisie zu beugen, zudem noch, da ihnen von dieser eine zweite Kammer der Volksrepräsentation versprochen worden war. Früher hatten die Abgeordneten der vier Stände getrennt voneinander getagt. Der erste Stand, 10.000 Personen umfassend, hatte seinen Sitz im Ritterhaus. 14.000 gehörten dem zweiten, kirchlichen Stand an, 66.000 dem dritten Stand der Bürger, 2 Millionen dem vierten Stand der Bauern. Nirgends vertreten war der fünfte, proletarische Stand. Doch besaßen die vier regierenden Stände nicht Beschlusskraft im Verhältnis zu ihrer Größe, sondern zu je einem Viertel der Gesamtheit. Was im eigenen Kreis besprochen worden war, wurde dann zum Vorteil der Ritterschaft und des Prälatentums zu gemeinsamen Verhandlungen und zum Abschluss von politischen Kombinationen und Bündnissen gebracht. Mit der Beseitigung der unproportionalen Verteilung der Stimmen unter der Ständeherrschaft und mit dem schnellen Aufstieg der liberalen, reformwilligen Organisationen wurde der Eindruck geweckt, dass nun die Hegemonie der oberen Schichten gebrochen sei. In Wahrheit aber war es den Bürgerlichen im Verbund mit den Großbauern und im Übereinkommen mit den Aristokraten geglückt, den ersten Vorsturm zu einer proletarischen Klassenformierung niederzuschlagen und mit ihrer Revolution von oben den noch heterogenen, vom Land zu den Städten, vom Handwerk und Gewerbe zu den Fabriken strömenden Arbeitermassen auf einige Jahre hin den Auftrieb zu nehmen. Das Stimmrecht gesetzmäßig an die Eigentumsverhältnisse bindend, stützten sie auch die Privilegien des Adels, der bei der Annäherung des sozialistischen Übels erkannt hatte, dass ein Bündnis mit der Bourgeoisie fürs eigene Überleben notwendig war. Die gesellschaftlichen Neuerungen, die bis in die Gegenwart die Basis der sozialdemokratischen Politik ausmachten, kamen zustande unter dem Staatsminister de Geer, der Bankier, Industrieunternehmer, Landeigner, der Hocharistokratie entstammend die Allianz zwischen den herrschenden Klassen personifizierte. Eine Kulturelite, teils unter demokratischen Vorzeichen, teils ihre Auserwähltheit unverhohlen zur Schau stellend, hatte die Bildungsverbände und Assoziationen der Arbeiter infiltriert, die liberale Partei 1868 mehr als zwei Jahrzehnte früher als die sozialdemokratische Partei gegründet, gab mit der Einführung idealistisch gefärbter Themen vielen Arbeiterclubs schon das Gesicht. Sparkassentätigkeit und Versicherungsabschlüsse, Einrichtungen von Konsumgenossenschaften, Fragen der Temperenz, der Sittlichkeit sollten die Forderungen auf das allgemeine und gleiche Wahlrecht, den verkürzten Arbeitstag ersetzen. Nach der Niederlage der Pariser Kommune schenkte ein Konsortium der reichsten Bürger den Arbeitenden eine Gemeinschaft zur Förderung ihrer Vereine. Unter vermeintlicher Gönnerschaft konnte hier, oft Hand in Hand mit rechten Arbeiterführern, ein Apparat zur Erkundung revolutionärer Neigungen aufgebaut werden. Die liberale Partei beherrschte 1880, als Meister Palm, der schwedische Bebel, die ersten sozialistischen Treffen abhielt, das Vorfeld der Arbeiterorganisationen, dem sozialistischen Club, der sich der Internationale anschloss, stellte sie einen allgemeinen Arbeiterverband, dessen Führung den Sozialismus bekämpfte, entgegen. Ausgesperrt von der Teilnahme an den Wahlen, griffen die Arbeitenden zu ihrer Meinungsäußerung, den Streikaktionen, den Massendemonstrationen, und hierbei teilte sich schon die Bewegung, die zur sozialdemokratischen Partei werden sollte, verlangte hier den Einkammerreichstag, die Abschaffung des stehenden Heers, die Volksbewaffnung, den revolutionären Übergang zur sozialistischen Gesellschaft, plädierte dort für die parlamentarische Eroberung des Staats. Reformismus und Revolution stießen aufeinander, die Gegensätze in der Partei wirkten sich aus zum Vorteil des bürgerlichen Blocks. Aus dem liberalen Lager kam Branting. Bald Palm zur Seite manövrierend, enge Verbindungen mit den Liberalen aufrechterhaltend, verstand er es gleichzeitig, das Proletariat mit radikalen Parolen heranzuziehen. Unter der roten Fahne des Internationalismus sprach er von der Befreiung aller Unterdrückten und Ausgebeuteten und von der angestrebten Partei als einer revolutionären Partei. Als Revolutionär auch konnte er gelten, nachdem ihm eine Gefängnisstrafe für die Publikation kränkender Artikel auferlegt worden war, die fortschrittlich gesinnten Bürger aber ließen ihn walten. Sie wussten, sie konnten mit ihm rechnen, denn er selbst sorgte dafür, dass die linken Führer Palm, Wermelin, Danielson ausgeschaltet, ins Exil versetzt wurden. Für Ström war, ehe er uns noch etwas wissen ließ über sein kommunistisches Interregnum, der Weg, den Branting eingeschlagen hatte, der richtige. Branting, der Realpolitiker, pries nicht die Verweigerung gegenüber dem bürgerlichen Staat, sondern die Hinwendung zum Staat, der zum eigenen Machtmittel werden konnte. Er verurteilte die Ausbrüche der Anarchie und Aktionen, die nicht die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit besaßen. Er wandte sich den nächstliegenden Aufgaben zu, der Durchsetzung des Stimmrechts, des Achtstundentags. Er verfocht, was erreichbar war, im Rahmen des längst noch nicht von Krisen zerrütteten, sondern heilen kapitalistischen Systems. Und er strebte hierbei, um die Majorität zu gewinnen, Bündnisse an mit Gruppen außerhalb der Arbeiterklasse, die für die Erweiterung der Rechte des Volks eintreten wollten. Mit dem Entstehen der Massenpartei, dem Instrument zur Erkämpfung der immer heftiger vorgebrachten Forderungen, war auch die bürgerliche Vereinigung zur Reichstagsreform angewachsen und im Allgemeinen Stimmrechtsverband wurde, konkurrierend mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, für parlamentarische Verbesserungen geworben. Die bürgerliche Regierung mit der von der liberalen Partei und den Gruppierungen der Rechten dominierten Ersten Kammer hinter sich konnte gewiss sein, dass es zu keinen gesellschaftsgefährdenden Änderungen kommen würde. Die Sozialdemokratie hatte ihren inneren Antagonismus zu verbergen, Einheit vorzuspiegeln, um die Zahl ihrer Sitze in der Zweiten Kammer vermehren zu können. Die Arbeiterschaft im Kampf zwischen revisionistischer Hoffnung und revolutionärer Illusion stellte sich bei den Wahlen ihrer Partei zur Verfügung, fand in den Zwischenperioden aber mehr und mehr zur außerparlamentarischen Handlung. Wie die Bürgerlichen dem Komitee der fachlichen Verbände sogleich einen Arbeiterring entgegengesetzt hatten, indem sie Arbeitsvermittlung, individuelle Lohnabkommen betrieben, so bildeten sie als Antwort auf den Anschluss der Gewerkschaftsorganisation an die Partei ihren Arbeiterbund, der ihnen bei den um sich greifenden Konflikten die Streikbrecher mit geschütztem Arbeitsrecht lieferte. Volksreichstag nannten die Bürgerlichen immer noch, was sie den Arbeitenden vorsetzen wollten. Diese aber begannen nun damit, nach der Lahmlegung des Herrenstaats dem Generalstreik zu rufen. Diese erste große Aktion im April 1902 war zugleich Verkündigung der proletarischen Solidarität und der Abtrennung von der rechten Parteileitung. Deutlich trat nun der Widerspruch zwischen den Auffassungen hervor. Unversöhnlich wurde die Gegnerschaft zwischen denen, die eine Zusammenarbeit abwiesen mit der Bourgeoisie, deren Polizeitruppen auf die Streikenden eingeschlagen hatten, und den Anhängern Brantings, die weiterhin zum Kollaborieren bereit waren. Die Bevölkerung hatte in diesen Tagen Herrschaft über die Partei ergriffen. Von den Straßen und Plätzen der Städte her übte sie sozialdemokratische Macht aus und verlieh solchermaßen den Stimmrechtsverhandlungen im Reichstag Nachdruck. 7 Jahre noch sollte es dauern, bis eine vorläufige, mangelhafte Wahlreform in die Verfassung einging. Doch während die Partei nun von ihren linken Ideologen, vom radikalen Jugendverband und von der ungeduldigen Arbeiterschaft immer mehr einer revolutionären Richtung entgegengetrieben wurde, stärkten auch die Kapitalbesitzer ihre Organisationen. Unmittelbar nach dem Streik schlossen sie sich zum Arbeitgeberverband zusammen und griffen zu Maßnahmen, die entschiedener und härter waren als je von den Arbeitenden gegen sie erwogene Handlungen. Die Streikführer wurden entlassen, ihre Namen auf schwarze Listen gesetzt, viele der Arbeiter, die am Streik teilgenommen hatten, verloren ihre Wohnungen in den Fabriksbaracken und somit als unbehaust, gerichtlich verfolgt wegen Landstreicherei, jegliches Stimmrecht mit Schlagstöcken und Revolvern, wurden fortan die Kolonnen der Streikbrecher ausgestattet. Die Wirtschaft regelnd bestimmten die Unternehmer die Grundsätze, über die 3,5 Jahrzehnte später beim Abkommen von Salzjöbaden unter sozialdemokratischer Regierung die Sprecher der Gewerkschaften immer noch nicht hinausgelangten. Im Paragraph 23 ihrer Statuten, heute umgedreht zum Paragraph 32, schrieben sie sich das Recht zu auf uneingeschränkte Leitung und Verteilung der Arbeit auf freie Anstellung und Entlassung der Arbeitskräfte. Und wie im Dezember 38 billigten sie als Gegenleistung den Arbeitenden den Anspruch auf unbehelligten Ausbau ihrer fachlichen Organisationen zu. Bei den Wahlen aber zeigte es sich jetzt, dass die Bourgeoisie es vermocht hatte, mit ihrem ökonomischen Diktat einen Keil in die Arbeiterklasse zu treiben und den um die Jahrhundertwende entstandenen Gegensatz zwischen einer begünstigten Schicht und den Mengen der Lohnsklaven zu vertiefen. Diejenigen, die den reformistischen Weg verteidigten, konnten denen entgegengestellt werden, die, unterm Zensus verbleibend, zu gewaltsamen Methoden greifen wollten. So wurde die Aristokratie der Arbeiterschaft, die wünschte, das Erreichte zu behalten und nach weiteren vom Kapitalismus gewährleisteten Verbesserungen strebte, zum stärksten Wächter vor dem Linkskurs. Bernsteins These befolgend, dass der kapitalistische Staat mit der Möglichkeit schneller Industrialisierung und Produktionssteigerung die materielle Sicherheit schaffe, die notwendig war für das Entstehen der Demokratie, festigte Branting mit einem Wahlbündnis im Sinn seine Beziehungen zur liberalen Partei und versuchte mit Aufrufen zu Besonnenheit, Friedfertigkeit und Genügsamkeit den Sturm abzuwehren, der sich wieder zu einem Generalstreik sammeln wollte. Es war verständlich, sagte Ström, dass es Branting zu dieser Zeit vor allem darum gehen musste, die Sitze der Sozialdemokratie im Reichstag zu vermehren. Noch verfügte seine Partei nur über 34 Mandate im Unterhaus, neben den 100 Vertretern der liberalen Partei und den etwa 60 bürgerlichen Rechten. Es nutzte nichts zu sagen, dass die Mehrheit des Volks ihre Stimme nicht zur Geltung bringen konnte. Die Gerechtigkeit musste gesetzmäßig eingeführt werden. Und dies stand in Aussicht, wenn jeder durch Strebsamkeit, Sesshaftigkeit, ausdauernde Arbeit, pünktliche Steuerzahlung die Wahlbedingungen erfüllte. Die Aktionen auf den Straßen könnten der Partei nur den guten Ruf rauben. Im August 1909 aber, nachdem Branting den bürgerlichen Forderungen nachgegeben und anstatt des vorgeschlagenen 23. Jahres das erfüllte 24. Lebensjahr als unterste Grenze für das Recht zur Teilnahme an der Wahl der Zweiten Kammer sowie die fortgesetzte Ausschließung der Frauen anerkannt hatte, kam es zum zweiten großen Streik. Wieder standen die Massen mit ihrer Disziplin und Ausdauer allein. Indem Parteivorstand und Gewerkschaftsleitung sich von dem Streik distanzierten, lieferten sie die Arbeiterbewegung der allgemeinen Verachtung, die Demonstrationen der furchtbaren Reaktion der Ignoranz aus. Der König fuhr nach Serreux zum Tennisspiel. Lindmann, Ministerpräsident, Führer der Rechten, bezog sein Sommerhaus in Helsingland. Staff, Vorsitzender der liberalen Partei, begab sich zum Badeort Furusund und Branting reiste nach Deutschland, um dort Ferien zu machen. Sie alle verließen sich darauf, dass die Polizeitruppen und die von Sidow, dem Chef des Arbeitgeberverbands, zusammengerufenen Bürgergarden die Hunderttausende in Schach halten würden. Nur einer, ein Abgeordneter der Liberalen, verfolgte mit äußerster Aufmerksamkeit in einer Mischung aus Mitleid und Schrecken die Vorgänge. Von Armut und Hunger, dies war seine tiefe Überzeugung, war die Arbeiterklasse seelisch verunstaltet worden. Durch Nahrungszuteilung, geordnete Wohnverhältnisse, stabilen Schulgang würde sie zu vaterländischer Gesinnung gebracht werden können. Einem pietistisch gewordenen Adelsgeschlecht angehörend, aufgewachsen zwischen Offizieren, Höflingen und Diplomaten, mit Strenge erzogen, widerwillig als 12-Jähriger zum Seekadetten bestimmt, vom Schulschiff auf die Marinehochschule gelangt, musisch eingestellt, vom Gewissen getrieben, Bibelleser, Scholastiker, hatte Palmstierna sich, nachdem er volljährig als Reservekapitän den Abschied genommen, der Wohltätigkeit zugewandt, war, in Opposition zur eigenen Familie, Sekretär des Zentralverbands für soziale Arbeit, Vorsitzender des ersten Kongresses für Armenhilfe, Stadtverordneter der Liberalen geworden. Er sah die Ohnmacht, die Not des Volks in diesem spätsommerlichen Monat. Die Unternehmer hatten sich rechtzeitig langfristige Kredite von den Banken geben lassen. Die Arbeitenden waren nach 4 Wochen des Lohnverlusts zermürbt. Er kannte die engen, dürftigen Stuben der Arbeiterfamilien. Er hatte oft hineingeblickt. Der säuerliche Geruch hatte ihn geekelt. Die Übelkeit war nie zu überwinden gewesen, ebenso wenig wie die Seekrankheit in den Jugendjahren. Und doch wollte er immer wieder, den Suppenwagen der Sozialhilfe begleitend, eintreten bei diesen fremden Menschen, von denen er sich oft hinauswerfen lassen musste. Er fühlte sich auf sonderbare Weise zu ihnen hingezogen. Er wusste, er würde zu ihrem Erlöser werden, würde sie schützen vor der Gefahr der Religionsfeindlichkeit, des verwilderten revolutionären Denkens. Jetzt sah er vor sich die große Möglichkeit, die Streikenden waren gezüchtigt worden, die Gewerkschaftsführer hatten über ihre Köpfe hinweg mit den Arbeitgebern verhandelt, es blieb ihnen keine andere Wahl, als die Arbeit wieder aufzunehmen, zurückzukehren in die Industrien, ihre Demütigung konnte er nachempfinden. Auch er hatte sich schinden lassen müssen, auf der Fregatte. Nun wollte er tätig sein für sie, in ihrer Partei, der, wenn sie sich säubern ließ von Falschheit, Fanatismus, die Zukunft gehörte. Seit langem hatte er Brantings Vereinsamung bemerkt, ihm, diesem großen Vorkämpfer, wollte er beistehen. Er würde zu ihm sagen, »Sie und ich, wir sind verwandte Genies. Beide wollen wir die Pein, das Elend beenden, das gegenseitige Vertrauen, die Menschenwürde herstellen, doch von Mittelmäßigkeit, Unbildung sind sie umgeben. Daran leiden sie. Ich will ihnen helfen, das geistige Niveau der Partei anzuheben, die Partei zu einer wirklich demokratischen Partei zu machen.« Und Branting nahm ihn bei sich auf. Mit Palmstiernas Eintritt in die Partei wurde das Bündnis zwischen Sozialdemokratie und Liberalismus besiegelt. Nun stand eine liberale Regierung, in der Sozialdemokraten Ministerposten besetzten, in Reichweite. Dass die Koalition gekennzeichnet vom Gedanken des Ministersozialismus 2 Jahre später, als Lindmann sich von Staaff ablösen lassen musste, noch nicht zustande kam, hatte seinen Grund darin, dass die ketzerischen Linken jedes Übereinkommen mit dem liberalen Bürgertum abwiesen. Jetzt, da die Sozialdemokratie ihre Sitze in der zweiten Kammer verdoppelt und es zum Gleichgewicht gebracht hatte mit dem rechten Block, bestehend aus der protektionistischen und der auf Freihandel begierigen moderaten Gruppe der Agrarpartei und der Nationalen Fortschrittspartei, wurde es notwendig, Vorkehrungen zum Ausstoß der Opposition zu treffen. Zur Übernahme dieser Aufgabe war Palmstierna geeignet. In Kürze in den Parteivorstand, die Reichstagsfraktion gelangt, konnte er sein ganzes bisheriges Streben, nützlich zu sein, entfalten. Fürchtend, die Arbeitenden würden das nächste Mal nicht bei schlechter Wirtschaftslage, was ihren Sieg verhindern musste, sondern bei Hochkonjunktur ihre Forderungen stellen, setzte er alles daran, dass ihnen der Existenzkampf erleichtert, dass die Lebenskosten gesenkt, die Löhne erhöht wurden. Es schwindelte ihn, wenn er sie bleich, gebeugt aus den Fabriken kommen sah. Seinen Idealismus wollte er übertragen auf sie. Er hasste die Agitatoren, die sie in den rohen, wüsten Protest jagen wollten. Doch verlangte er auch, unterbrochen vom schrecklichen nächtlichen Erlebnis des Hängens hoch oben im Mast, des Sturzes in die Tiefe, von ihnen die Beherrschtheit und Selbstüberwindung, wie er sie hatte erlernen müssen. Er, der stetem Druck ausgesetzt worden war, um sich als stark genug zu erweisen, das Erbe seiner Klasse zu verwalten, verwendete seine Verhärtung nun dazu, die große Bewegung des Volks zu reinigen, zum Anstand zu bringen, gesellschaftsfähig zu machen. Das Bild der Massen auf den Straßen und Plätzen der Stadt ließ ihn nicht los. Er musste Entspannung suchen dann und wann auf seinem Herrenhof in den Dalarna, die Schönheit der Wälder und des Sees Silian genießend, ausgeruht nach den Wanderungen, nahm er den Kampf auf gegen die Linken, die in der Partei ihren eigenen Verband gegründet hatten. Nicht länger von außen, sondern, was größere Effektivität versprach, vom Innern der Arbeiterpartei her zum Angriff übergehend gegen die Antimilitaristen, die Erweiterung des Verteidigungsbudgets befürwortend, die Ausrottung des Bolschewismus zum Hauptanliegen erklärend, zeigte er, worauf es ihm beim Schritt in die Machtpolitik angekommen war. Dass er Opfer brachte, entsprach seinem Wesen. Er musste sich anspeien lassen vom Adel, dem er den Rücken gekehrt hatte, musste es hinnehmen, dass die Rechtspresse ihn verleumdete, die Großbourgeoisie seine Familie bedrohte, wusste er doch, dass er sich einer gerechten Sache geweiht hatte. Und auch wenn die Massen der Arbeitenden ihm kein Gehör schenken wollten, so rang er doch weiter zu ihrem Besten. Seine Mission sah er vor sich, neben Branting, dem Schnauzbärtigen, stehend, dunkeläugig hinausblickend über Europa, die große Mission seiner Zeit, die konstitutionelle Schaffung der Solidarität zwischen Arbeit und Kapital. Nach dem Abblasen des Streiks durch die Gewerkschaftsleitung war es zur ersten großen Vertrauenskrise der Arbeiter gegenüber ihren Organisationen gekommen. Innerhalb von 3 Jahren sank die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder von 186.000 auf 80.000. Die Verurteilung der Kampfhandlungen von Seiten der Partei, die Repressalien der Arbeitgeber, zwangen viele der Aktivisten, die mit keiner Anstellung mehr rechnen konnten, zur Emigration. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hatten vor allem das verarmte Landproletariat Schweden verlassen. Jetzt wanderten viele der besten Industriearbeiter aus, die zum Vorantreiben einer revolutionären Entwicklung benötigt worden wären. Dieser Verlust und eine um sich greifende Entmutigung prägten die Jahre bis zum Ausbruch des Kriegs. Der Burgfriede der Sozialdemokratie im August 14 mit der neu etablierten Rechtsregierung des Royalisten Hammarskjöld, in die ein Bankier Wallenberg als Außenminister, der Schifffahrtsunternehmer Broström als Marineminister, der Industriemagnat Wennersten als Finanzminister, der Großgrundbesitzer Beck Fries als Agrarminister, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Sidov als Innenminister und der Propagandist für den Eintritt in den Krieg an Deutschlands Seite Westmann als Kultusminister eingingen, bedeutete auch für Schweden den Zerfall der Zweiten Internationale. Dennoch wollten die Linken es nicht zur Trennung kommen lassen. Sie bestanden auf ihrem Recht, innerhalb der Partei für die sozialistischen Prinzipien zu wirken, doch wenn es ihnen darum ging, die Partei für den Generalangriff gegen die Bourgeoisie zu stärken, so beabsichtigten die rechten Sozialdemokraten, mit der Partei das Land vor Unruhen und einer wirtschaftlichen Krise zu schützen. Die Partei konnte anwachsen, da sie die Interessen aller Gruppierungen der Arbeiterbewegung vertrat. Noch brachten sich die Leiter des linken Flügels ungehindert zur Geltung. Ström, der 1912 an der Bildung des Linksverbands beteiligt gewesen war, nahm den Posten des Parteisekretärs ein. Und auch neben den Rechten im Vorstand, Palmstierna, Per Albin Hansson, standen neue Kräfte. Wigfors, Möller, Schlitter, Undén, die wohl zu Branting hielten, doch fortschrittliche Ansichten vertraten. Mit ihrem Reichtum an Ideen waren die Sprecher der Linken, zu denen damals auch Sandler gehörte, dem Trupp um Branting überlegen. Doch während sie noch nach Handlungsformen suchten, arbeiteten die Rechten eine Taktik aus, mit der sie die Massen für sich gewannen. Die Nation zusammenhaltend, die Neutralität sichernd, gleichzeitig kämpfend um die sozialen Reformen, gelang es Branting im Herbst 1917, die Arbeiterpartei zur größten Partei des Reichstags zu machen. Erst im folgenden Jahr, nachdem eine Delegation der Linken am Treffen in Zimmerwald teilgenommen hatte, wurden die Attacken gegen die Oppositionellen gesteigert, um eine Spaltung in die Wege zu leiten. Die Mehrheit der Arbeitenden, sagte Ström, stand aller Einschätzung nach hinter dem Parteiführer. Dieser, eingehend auf den verschärften Antimilitarismus in der Partei, von den Linken bezichtigt, sich auf die Seite der Reaktion gestellt zu haben, charakterisierte den Krieg nun als einen Zusammenstoß zwischen den kapitalistischen Mächten und verdammte das Wettrüsten. Auf die Appelle seiner Kritiker gab er Antworten, die zu nichts verpflichteten, doch den Schein von Radikalität weckten. Den Ruf nach einer dritten Internationale bezeichnete er als einen Verrat an der Arbeiterklasse und rüstete sich schon bei einer Parteisprengung, die Schuld der vom Bolschewismus verführten Linken zuzuschieben. Immer noch bemühten sich Jungsozialisten und Linksverband um die Beibehaltung ihrer Legitimität, doch als sie die Parole übernahmen, den imperialistischen Krieg zu einem Krieg der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker zu machen, gingen die Rechten dazu über, sie gewaltsam vor der Bevölkerung zu denunzieren. Von einer ungeheuren Verflachung, die sich ausbreite im Denken der Jugend, sprach Hanson, und Branting nannte die Zimmerwalder Richtung Revolutionsromantik, entwurzelter Emigranten. Die Ausbrüche einer rabiaten Spießbürgerlichkeit beunruhigten die Arbeiter nicht. Mehr als von den revolutionären Flugschriften ließen sie sich überzeugen von Brantings Anstrengung, dem drohenden Chaos mit Entschlossenheit und Vernunft zu begegnen. Wollten sie nicht zum gesunden Parteileben zurückkehren und ihren Willen zur Loyalität beweisen, hieß es, ehe zum nächsten Schlag ausgeholt wurde, so hätten die Linken mit ihrer Suspendierung zu rechnen. Zu dieser Zeit war es, da Ström in die erste Kammer berufen wurde. Branting hatte ihn in Übereinstimmung mit den Liberalen vorgeschoben, um ihn zu pazifizieren und seinen Gefährten zu entfremden, Kreise der Rechtspartei, denen ebenso sehr an einer Splitterung der sozialdemokratischen Opposition gelegen war, waren ihnen entgegengekommen. Ström, Vertreter der Zimmerwald-Gruppe, gesellte sich zu dem anderen Mitglied des Linksverbands im Oberhaus, Lindhagen, der gleich beim Stjerna aus der liberalen Partei gekommen, extremer Individualist, leitend beim Kampf um das Wahlrecht für Mann wie Frau, den Rang des Bürgermeisters von Stockholm einnahm. Die Besetzung solcher Positionen durch radikale Sozialisten, sagte Ström, deutete darauf hin, dass die Partei schon damit begonnen hatte, die Leitung des Staats auf parlamentarischem Weg zu übernehmen. Auch die Linken sahen im Parlamentarismus die Grundlage für die gesellschaftlichen Veränderungen. Im Gegensatz zu Brantings Gruppe, die von einem Übereinkommen mit den Bürgerlichen ausging, rechneten sie zwar damit, dass die Bourgeoisie sich zur Wehr setzen würde, arbeiteten für einen solchen Fall aber keine Strategie aus, sondern hielten auf fatalistische Weise am Glauben an einen demokratischen Übergang zum Sozialismus fest. Ungewiss und verschiedenartig waren auch noch ihre Vorstellungen von einer sozialistischen Ordnung. Selbst Höglund, der eine marxistische Schulung besaß und sich zusammen mit Nerman, dem modernistischen Poeten, in Zimmerwald zu Lenins Internationale bekannt hatte, verband halb anarchistische Neigungen mit seinem Freiheitsbegriff. Und Ström, der streitbarste Fürsprecher für eine neue Partei, berief sich schon damals mehr auf die Bedeutung der geistigen als der materialistischen Kräfte. An allgemein humanistischem Gedankengut trugen die Publizisten Werner Ström und Carleson, während Fabian Månsson eine populistisch-spontaneistische antibürokratische Linie verfolgte. Wie dieser als Agitator beliebt, predigte Kata Dahlström, die Freundin Kollontais und Balabanovs, ihre Heilslehre im Sinn des Urchristentums. Offen bezeichnete sie sich als Kommunistin, war aber schon von den theosophischen Grübeleien befangen, die sie einige Jahre später im Mystizismus enden lassen sollten. Mochten die Ziele dieser linken Persönlichkeiten auch noch überwiegend idealistischer, utopistischer, philosophischer, dichterisch-visionärer Art sein, so musste es Branting doch darum gehen, ihnen den Boden zu nehmen, denn vom revolutionär eingestellten Jugendverband, zu dessen Führern Kilbohm und Linderoth gehörten, beide mit praktischer fachlicher Arbeit vertraut, wurden sie mehr und mehr dazu getrieben, die Massenpartei zum Werkzeug einer Konfrontationspolitik zu machen. Branting, der gemeinsam mit den Liberalen zur Regierung kommen wollte, wies nun alle Initiativen der Linken zur Bewahrung der Parteieinheit ab. Eine Entfaltung des Reformismus unter Beibehaltung der kritischen Plattform war nicht länger möglich. Warnend vor der Entwicklung in Deutschland, wo die ersten Spartakusbriefe erschienen waren, leitete Branting eine Pressekampagne gegen die Widersacher in der Partei ein. Vor dem Ultimatum an sie verstärkte er die Versprechungen an die Arbeiterschaft, bis er glaubte, sich deren Zustimmung versichert zu haben, dass Jugendverband und Linksverband die Erkämpfung des gleichen Wahlrechts, des 8-Stunden-Tags, der sozialen Wohlfahrt behinderten. Nachdem er den Kongress der Jungsozialisten für Abrüstung und Weltfrieden der Auflösung durch die Polizei überliefert und die Verhaftung Höglunds, des Kongressvorsitzenden, als Landesverräter und Volksfeind gebilligt hatte, provozierte er im Februar 17 den Bruch. Bis ins Letzte, sagte Ström, hatten wir uns um eine gutwillige Aufteilung zu verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei bemüht. Doch die Resolution des Vorstands mit dem Anspruch auf Unterwerfung unter die Direktiven der Rechten konnte nur zu unserem Austritt führen. Bei der Zuspitzung der internationalen Lage, sagte er, ging Branting ein Risiko ein, das seine Partei hätte vernichten können. Er verlor den gesamten Jugendverband, die radikalen Kader, die bekanntesten Theoretiker. Dennoch, meinte Ström, konnte er nicht anders handeln, denn er wäre sonst Gefahr gelaufen, dass wir die Partei nach links gerissen hätten. Unterm Eindruck der russischen Februarrevolution, sagte Ström, riefen wir auf zur Konstituierung einer sozialistischen Volkspartei. Es war die Nennung der Namen gewesen, der rechten Sozialdemokraten, die der Partei noch heute vorstanden und die Regierungsämter einnahmen, und der Linken, die sich mit wenigen Ausnahmen der Sozialdemokratie wieder angeschlossen hatten, die mir die politische Kontinuität sinnfällig machte und auch den Widerspruch zwischen dem damaligen Erneuerungswillen, der ein halbes Jahr vor der Oktoberrevolution eine internationalistische, zum Kommunismus übergehende Partei hervorrief, und dem sukzessiven Abfall der Gründer von ihrem Werk. Doch die Untersuchung ihrer Verhaltensweise musste freigelegt werden aus einem vielschichtigen Material. Den Symptomen und Tendenzen folgend, die auf die Gründe des Abweichens hinzudeuten schienen, gerieten wir in Widersprüche, die unser Vorhaben zweifelhaft machen wollten. Auch ergab das Gespräch zwischen Ström und Brecht zunächst wieder Einblicke in die Mechanismen des Schreibens. Im Aufnehmen zwiespältiger Themen, in den jähen Verschiebungen der Aspekte, dem Befolgen gegensätzlicher Impulse, der ständigen Offenheit für neue Vorschläge, war etwas von Brechts Arbeitstechnik zu erkennen. Er zählte eine Menge von Autoren auf, deren Büchern er Unterlagen für den Roman entnommen hatte. Nach der Anfertigung von Auszügen, sagte er, ergäbe sich das Schreiben wie von selbst, in einer Art Montage. Mit der gleichen scheinbaren Herablassung dem eigenen Text gegenüber, sagte er zum Engelbrecht-Stück, dass er hier nur weiterführe und zur szenischen Transponierung bringe, was ihm von Historikern wie Grimberg, Schück, Löhnroth, Kumlien, Carlsson oder Nyström geliefert worden sei. Er verglich sich mit einem Wissenschaftler, der stets auf die Vorarbeiten anderer angewiesen, in seinem Laboratorium durch chemische Verbindung von Elementen neue Produkte gewann. Er verschwieg, wie grundsätzlich sich das Erzeugte von den benutzten Stoffen unterschied. Nur mit der Sorgfalt, die er jedem Manuskriptblatt zukommen ließ, wies er darauf hin, dass er das vielfach verbesserte, überklebte, zum klaren Satzbild geordnete, als etwas Einmaliges, Freistehendes ansah. Im Übrigen fesselte ihn das Experimentieren mehr als die Bemühung um ein abgeschlossenes Werk. Den Begriff des Missglückens schien es für ihn nicht zu geben. Jedes Bruchstück, jedes Teilresultat hatte seinen eigenen Wert. Er habe, sagte er zu Ström, als er das Rom des Cäsar schilderte, mit seinen Börsenspekulationen und seinem korrupten Senat, seinen Parteienzwisten und Wahlschiebungen, seiner terroristischen Oberklasse und seinem Plebs, der so leicht für die Teilnahme an Eroberungskriegen zu gewinnen war, zu viel Gegenwart in der Vergangenheit gesucht, sich zu sehr eingelassen auf einen Historizismus, wobei ihm etwas verloren gegangen sei vom eigentlich Historischen, aus dem sich vielleicht mehr hätte erlernen lassen. Als wiederhole sich die Geschichte, habe er Cäsars Zeit mit der faschisierten bürgerlichen Gesellschaft verglichen. Die Aufstandsbewegung war vernichtet, Catilina vertrieben worden und in einer Feldschlacht gefallen. Schergen hatten seine Mitverschwörer gefangen und in der Nacht vom 6. zum 7. November des Jahres 63 vor unserer Zeitrechnung im Kerker erdrosselt. Cäsar war, gefördert von den Kapitaleignern, zum Diktator geworden und entfachte nun den Krieg, der alle Widersprüche im Staat mit einem Schlag lösen sollte. Sein Heerzug nach Spanien als Vorübung zur Unterwerfung Galliens und Britanniens ließ sich noch in ein heutiges Muster einpassen. Dann aber verloren sich die Analogien. Der gegenwärtige Krieg setzte fort, was der vorige imperialistische Krieg begonnen hatte. Doch während damals aus der riesigen Zerstörung die Revolution emporgewachsen war, so stand jetzt von Anfang an die Konterrevolution hinter den Auseinandersetzungen, darauf bedacht, die Menschenmassen, die in den Kampf geworfen wurden, in solchem Maße hinters Licht zu führen, dass Initiativen zur Empörung nicht aufkommen könnten. Ström kam zurück auf seine Rolle als Catilina. Auch in das verelendete Stockholm von 1917 wären die römischen Geschäftsleute und Militärs, bestechlichen Regierungsbeamten und Demagogen, Sklaventrupps und Sterbekassenvereine zu versetzen gewesen. Im Senat wurde Ström, Catilina, nun aufs Heftigste bekämpft von Cicero, Branting. Das war schon nicht mehr bloß Schimpf, mit dem der Konsul den Abfälligen überschüttete, sondern schon versteckte Bezichtigung, dass der Aufrührer nach seinem Leben trachtete. Mit seiner Milde und Gewissenhaftigkeit, seinen philosophischen Neigungen und seinem republikanischen Freimut hätte Lindhagen einen Cato abgeben können, während Nermann als Cinna sich in den Kreis der neoterischen Dichter um Catull versetzen ließe. Auch ein Sulla wäre zu finden gewesen in Kilbom. Und so gingen die vier Verschwörer am Morgen des 13. April 1917 zum Stockholmer Bahnhof, um Lenin, der aus Zürich kam, abzuholen. Über die Wassergata geleiteten sie ihn und sein Gefolge zur Drottninggata, wo Ström im Hotel Regina Zimmer für die Gäste gemietet hatte. Zwischen den etwa 20 Personen habe er, sagte der Abgeordnete, Krupskaya, Inessa Armand, Sinoviev, Sokolnikow und Radek erkannt. Überraschend klein sei Lenin gewesen. Er trug einen schäbigen, fast bis zum Boden reichenden Mantel, einen zerschlissenen Filzhut, einen Schirm und grobe Wanderschuhe. Lenin trieb zur Eile an, wollte abends noch weiter. Die Gruppe weckte keine Aufmerksamkeit. Man war es gewohnt, Scharen abgerissener Menschen auf den Straßen zu sehen, die irgendwo hinzogen, zur Ausgabe von Brot, zur Verteilung von Milch für die Kinder, zu einem Hungermarsch. Misstrauisch war nur der Portier beim Anblick der Reisenden mit ihren Bündeln, ihren altmodischen Koffern. Das Geld verlangte er im Voraus. Lenin hatte keins bei sich. Ström zahlte, alarmierte den Parteidistrikt, ließ einige hundert Kronen sammeln für den Kauf der Fahrkarten zur finnischen Grenze, lud zum Frühstück ein, saß dann mit dem Führer der Bolschewiki im kleinen Zimmer beim Zwiegespräch. Zuerst wollte Ström sich nicht entsinnen, was gesagt worden war, schweifte ab, erzählte vom Besuch im Warenhaus Bergström am Heumarkt, Kleider wurden benötigt. Er beschrieb Lenins durchgewetzte Hose, löchrige Schnürstiefel. Brecht drang in ihn, brachte ihn allmählich dazu, uns etwas über die Unterhaltung mitzuteilen. Brecht wollte wissen, wie Lenin die schwedische Linke beurteilte, die im Begriff stand, ihre eigene Partei zu bilden. Vor wenigen Tagen war in Gotha die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands konstituiert worden. Die Spartakusgruppe hatte sich ihr angeschlossen. Es musste Lenin darum gegangen sein, sagte Brecht, sich über die Zusammensetzung der Linkspartei zu informieren. Lenins Theorie, dass die Geschehnisse in Russland nur ein Vorspiel waren für die Umwälzungen in den westeuropäischen Ländern, schien sich zu bestätigen. Doch erkannte er auch, dass die Konterrevolution hier stärker noch als in Russland den Aufständen begegnen würde.